Schillers Briefwechsel mit Garner, Teil 1. Schiller an Huber, Mannheim, 25. März 1785. Das ist also vermutlich der letzte Brief, den ich Ihnen von Mannheim ausschreibe. Die Zwischenzeit vom 15. März bis heute hat sich für mich wie eine Kriminalakte ausgedehnt und Gottlob, nun bin ich Ihnen um ganzer 10 Tage näher. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich erst auf den 9. April von hier reisen, um welche Zeit der Buchhändler Götz seine Wanderung antritt. Kann ich aber ganzer 8 Tage früher hier abkommen, so erwarte ich diese Gelegenheit nicht, die ohnehin nicht ganz ohne Zwang für mich abläuft. Und nun, mein Bester, einmal haben Sie sich doch meine ganze Vertraulichkeit auf den Nacken geladen. Gönnen Sie mir also die Freude, Sie ins Innere meiner häuslichen Wünsche zu führen. Ich bin willens, bei meinem neuen Etablissement in Leipzig einem Fehler zuvorzukommen, der mir in Mannheim bisher sehr viel Unannehmlichkeit machte. Es ist dieser, meine eigene Ökonomie nicht mehr zu führen und auch nicht mehr allein zu wohnen. Das erste ist schlechterdings meine Sache nicht. Es kostet mich weniger Mühe, eine ganze Verschwörung und Staatsaktion durchzuführen, als meine Wirtschaft. Und Poesie, wissen Sie selbst, ist nirgends gefährlicher als bei ökonomischen Rechnungen. Meine Seele wird geteilt, beunruhigt. Ich stürze aus meinen idealischen Welten, sobald mich ein zerrissener Strumpf an die wirkliche mahnt. Fürs andere brauch ich zu meiner geheimen Glückseligkeit einen rechten wahren Herzensfreund, der mir stets an der Hand ist wie ein Engel, dem ich meine aufkeimenden Ideen und Empfindungen in der Geburt mitteilen kann, nicht aber erst durch Briefe und lange Besuche zutragen muss. Schon der nichtsbedeutende Umstand, dass ich, wenn dieser Freund außer meinen 4 Pfählen wohnt, die Straße passieren muss, ihn zu erreichen, dass ich mich umkleiden muss und dergleichen, tötet den Genuss des Augenblicks, und die Gedankenreihe kann zerrissen sein, bis ich ihn habe. Sehen Sie, mein Bester, das sind nur Kleinigkeiten, aber Kleinigkeiten tragen oft die schwersten Gewichte im Verlauf unseres Lebens. Ich kenne mich besser, als vielleicht 1000 anderer Mütter, Söhne sich kennen. Ich weiß, wie viel und oft wie wenig ich brauche, um ganz glücklich zu sein. Es fragt sich also, kann ich in Leipzig diesen Herzenswunsch in Erfüllung bringen? Wenn es möglich zu machen ist, dass ich eine Wohnung mit Ihnen beziehen kann, so sind alle meine Besorgnisse darüber gehoben. Ich bin kein schlimmer Nachbar, wie Sie sich vielleicht vorstellen möchten. Um mich in einen andern zu schicken, einen Freund vorzüglich, habe ich Biegsamkeit genug und auch hier und da etwas Geschick, dies Fragment des Lebens, wie Yorick sagt, ihm verbessern und aufheitern zu helfen. Können Sie mir dann noch außerdem die Bekanntschaft von Leuten zu Wege bringen, die sich meiner kleinen Wirtschaft annehmen mögen, so ist alles in Richtigkeit. Ich brauche nichts mehr als ein Schlafzimmer, das zugleich mein Schreibzimmer sein kann, und dann ein Besuchzimmer. Mein notwendiges Hausgerät wäre eine gute Kommode, ein Schreibtisch, ein Bett und Sofa, dann ein Tisch und einige Sessel. Habe ich dieses, so brauche ich zu meiner Bequemlichkeit nichts mehr. Parterre und unter dem Dache kann ich nicht wohnen, und dann möchte ich auch durchaus nicht die Aussicht auf einen Kirchhof haben. Ich liebe die Menschen und also auch ihr Gedränge, wenn ich's nicht so veranstalten kann, dass wir, ich verstehe darunter das fünffache Kleeblatt, zusammen essen, so würde ich mich an die Table d'hôte im Gasthofe engagieren, denn ich fastete lieber, als dass ich nicht in Gesellschaft großer oder auserlesen guter speiste. Ich schreibe Ihnen dies alles, liebster Freund, um Sie auf meinen närrischen Geschmack vorzubereiten und Ihnen allenfalls Gelegenheit zu geben, hier und dort einen Schritt zu meiner Einrichtung vorauszutun. Meine Zumutungen sind freilich verzweifelt naiv, aber Ihre Güte hat mich verwöhnt. Den ersten Teil der Thalia werden Sie nunmehr haben, und das Urteil über den Carlos wird bereits ausgesprochen sein. Doch will ich es mündlich empfangen. Hätten wir fünf uns noch nicht gekannt, wer weiß, ob Sie meine Bekanntschaft nicht bei Gelegenheit des Carlos gemacht hätten? Wenn Sie mir noch einmal schreiben wollen, lieber, so trifft mich Ihr Brief im Falle, Sie ihn nach Empfang des meinigen gleich abgehen lassen, noch in Mannheim. Bis auf den 8. oder 9. bleib ich zuverlässig noch da. Heute, am 26. habe ich noch keinen Wechsel empfangen, doch das ist auch wohl noch nicht möglich, wenn er nur nicht länger als bis zum 31. des Monats ausbleibt, denn an diesen Tag hab ich allgemeine Zahlung anberaumt. Empfehlen Sie mich dort, Sie wissen wo, mit Sehnsucht und Ungeduld sehe ich dem Tage entgegen, wo Sie meines Herzens Gedanken auf meinem Gesicht lesen werden. Ewig der Ihrige, Friedrich Schiller.